Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Universität. Herzlich willkommen bei den Brofeten. Wir freuen uns, dass wir euch hier wieder begrüßen können. Unterhalten können. Wir hatten leider gerade ein Problem, kurz bevor wir starten sollten. Wir sind jetzt quasi 10 Minuten in Verzug, weil wir eine Wespe bei uns im Raum gefunden haben. Und die mussten wir als erstes vertreiben. Das hat ein bisschen gedauert. War eine sehr amüsante Aktion, sodass wir auch noch ein bisschen was für unsere Fitness getan haben. Korrekt. Und aber wir sind jetzt frohen Mutes und auch ein bisschen entspannter, um schön in unsere Propheten-Sendung zu starten. Lieber G-Bro, was steht denn bei uns heute auf dem Programm? Ja, was steht denn da heute so drauf? Also erstmal ganz wichtig, heute machen wir das erste Mal das Bro-Battle mit den Flachwitzen. Heute das Flachwitz-Battle. Ja. Das Bro-Battle wird in Zukunft so sein, dass wir nicht immer ein Flachwitz-Battle machen, sondern auch andere Battles. Müssen wir uns noch was einfallen lassen. Wenn ihr Ideen habt, könnt ihr uns auch twittern oder auf Facebook schreiben. Natürlich, jederzeit. Und dann werden wir das natürlich auch umsetzen, jefern das auch machbar ist. Dann gehen wir heute auf ein paar aktuelle Themen ein, auf einen South Park-Test, der uns übrigens auch per Leseranfragen zugekommen ist. Genau, wir haben Leserfragen. Genau, wir haben Leserfragen und das Bro-Battle, ganz wichtig, und in der Verbindung auch die Wette von unserer letzten Folge. Ihr erinnert euch vielleicht noch daran, was wir ganz zum Schluss dann halt eben für eine Wette gestartet haben. Es ging da um den werten Herrn Schweinsteiger. Herr G-Bro, kannst du uns weitere Details zu dieser Wette sagen? Ja, ich habe verloren. Das wichtigste Detail, das sehr gut. Das ist ganz wichtig, ich habe verloren und Schweinsteiger ist eine Worum ging es denn bei der Wette? Es war ja, glaube ich, so, wir haben überlegt, also mehr oder weniger spontan bei unserer Projektplanung vor 2 Wochen. Wie es denn so ausschauen würde? Damals war es ja auch in den Medien groß gehypt, so ein bisschen. Schweinsteiger, wechselt er jetzt, wechselt er nicht? Und ich glaube, 2, 3 Tage nach unserer Sitzung, nachdem wir die aufgezeichnet hatten, kam dann schon die Lösung des Ganzen. Ja, ja, da kam schon die Auflösung und da habe ich schon direkt gesehen, dass ich eine Dönerwette verloren habe. In der Tat, ja. Ja, was soll man dazu sagen? Ich habe nie gedacht, dass er so wenig Charakter hat und dann für Geld wechselt. Also unglaublich. Ja, zu seinem Ziehvater Van Gaal nach Manchester United halt, ne? Ziehvater, ganz ehrlich, der ist 31 jetzt. Der hatte dann, demnach hätte er ja einige Ziehväter gehabt. Ja, aber das Entscheidende war ja, dass Louis van Gaal, vielleicht erinnerst du dich daran oder irgendein Hörer erinnert sich daran, er war der Erste, der den Bastian Schweinsteiger von der Außenposition ins zentrale Mittelfeld geholt hat, wo er danach eine richtig steile Weltkarriere gemacht hat, was davor, so ein bisschen Fall, man muss jetzt auch sagen, um das nochmal ganz kurz anzureißen, ich weiß ja nicht, was du so liest oder ob du lesen kannst. und zwar habe ich gelesen, dass er jetzt auch in England harsche Kritik einfährt, weil er einfach mal scheiße spielt auf seiner jetzigen Position da. Ich weiß gar nicht, was er da spielt, aber. Ja. Dann ist halt die Frage, was das über Bayern aussagt. Ja, die haben ja gegen Paris, ich weiß gar nicht, gegen welche Mannschaft aus Paris, aber die haben da auch verloren. Mhm. 0-2 verloren. Ja, haben so ein bisschen Ärger gekriegt, habe ich auch gelesen, aber Fakt ist ja, dass ich unser erstes Battle bei den Propheten, unsere Prophezeiung gewonnen. Und ich freue mich auch schon darauf, dass. Gib mir eine Bro-Faust drauf, ich schulde den Döner-Teller. Ja, ich freue mich noch. Man hat es jetzt nicht gehört, wir haben uns jetzt gegenseitig gebro-fistet. Richtig, richtig, richtig, was auch sehr homoerotisch sich anhört, aber es ist nicht so. Ja, das ist ja deine Auslegung. Ja, das ist okay. Da wissen wir ja, woran du denkst. Nein, Spaß. Kommen wir zu den Leserfragen, oder? Alles klar. Kommen wir dazu. Die erste Frage lautete, die haben wir per E-Mail bekommen an diebropheten@gmx.de. Ja. Und zwar, wie seid ihr auf die Propheten gekommen? Richtig. Von, wie hieß der? Ich glaube, Butterfly Boy oder so. Keine Muss er gewesen sein. Nein, also der Name ist anonym, der wollte nicht hier genannt werden, aber der wollte halt ganz gerne mal wissen, Wie sind wir darauf gekommen, auf so einen beknackten Namen? Wir haben lange gebrainstormt. Wir hatten schon ganz viel. Ich glaube, How I Met Your Big Bang Theory, Bro Theory und wir hatten einiges, ja, in der Tat. Two and a Half Bros. Nur hat uns die Half gefehlt, halt, ne? Und, ja, das wäre ja unsere Kollegin gewesen, die ja nicht mit podcasten will. Ach ja, die, ich finde, sie hat schon so einen Bro-Faktor. In der Tat, ja. Ja, ja, ja. Ja, aber auf jeden Fall haben wir lange überlegt, hin und her und vor und zurück. Aber dann haben wir die Idee gehabt. Ich glaube, G-Bro hatte die Idee gehabt von dir. Genau, wer hatte die Idee? Wer? Das es, muss man ja es, auch wieder sagen. Es, ne? Es kam von G-Bro, das muss man zugeben. Also da hatte er wirklich eine Perle aus seinem Hut gezogen. Halt, ne? Das muss man echt aber, sagen. Aber nennen wir uns jetzt immer G und T-Bro? Haben wir ja letztes Mal auch gemacht. Ne? Ja. Ansonsten sind wir ja noch Geheimidentitäten und so weiter. Ja, extrem die Leute, die auf die Website gehen und... Ja, ja, wir streuen Krümel, damit ihr uns finden könnt. Ja, mit den Krümel, das ist gut. Da, wir sind gar nicht so anonym. Ja, die Krümel halt, ne? Ja, man kann ja, man muss sich auch rechtlich absichern. Das ne? ist in der Tat also, wahr. Das ist ja. natürlich klar. Ja, wie bin ich auf den Namen gekommen? Also, wir wollten irgendwas mit Bro machen, weil uns wird gesagt, dass wir die Bros sind im Team und auf du der warst Arbeit. Zum Team? Ich gehöre zum... Welches Team? Ich arbeite. Jetzt haben wir wieder diese Situation. Ja, wir haben schon oft genug gesagt, dass wir Arbeitskollegen sind. Ja, okay. Ja. Auf jeden Fall sind wir so mehr oder weniger hier die Bros. Und ja. Und Ambrosia fand ich nicht so cool. Und dann habe ich die ganze Zeit so überlegt, Bro, dies, das, Bro. Alles mit Bro durchprobiert. Und dann hast du mir die Seite gesagt, noem.com. Mhm. Und da kann man ja gucken, welche Nutzernamen im Web schon auf diversen Social-Media-Plattformen vergeben sind. Mhm. Und dann habe ich mal die Bropheten gegoogelt und bei Noem eingegeben. Und das hatte noch keiner. Ja. Und, also weder bei Facebook noch bei Twitter, Instagram und was nicht sonst ja, alles. Und wir prophezeien ja auch gerne. Also wir machen natürlich auch immer... Gucken natürlich, jetzt benutze ich wieder ganz oft natürlich, das ist mir schon beim letzten Mal. Ich habe auch schon öfters in der Tat gesagt, aber das könnten unsere Catchphrases sein halt. Definitiv. Also. So, wie wollen wir die Leute bei der Stange halten? Ja, das sind so Dinge, ne? Ja. In der Tat. Natürlich. Sehr gut. Nein, ja, und dann kam ich irgendwie auf Prophezeien, Propheten, Bropheten, hat gepasst, ne? Hm. Ja, und jetzt sind wir die Bropheten. Jo. Auf iTunes, Mixcloud. Sind wir, wo sind wir noch? Podcast, YouTube auch, podcast.de, ja. YouTube kommt noch, wollte ich noch machen, nachträglich hochladen. Podcast.de, Podstar, iTunes, Mixcloud, aktuell. Also, man kann uns überall finden. Wenn man möchte. Ja. Und wenn man bei iTunes ist, es gibt den Podcatcher, der heißt Podcast Republic, ist eine App für Android. Dann kann man uns auch auf dem Handy abonnieren, wenn man ein Android-Smartphone hat und diese Datenbank für Podcasts, die bedient sich an der iTunes-Datenbank und dann findet man uns auf jeden Fall. Ja, also ihr seht, das ist überhaupt gar kein Thema. Ja. Uns kann man überall finden. Und wenn man möchte. Und uns wird man auch überall finden ja, können. Das ist richtig. Also das ist ja, ja. War das die Geschichte zu den Propheten? Das war, ich glaube, das war so im Großen und Ganzen die Geschichte der Propheten. Mhm. Hat dann wirklich aber so zwei, drei Wochen als also, gedauert. Wir haben ja auch noch eine schöne... Wenn jetzt die Putzfrau hier reinkommt, ne, dann drehe ich aber am Rad durch. Was für eine Putzfrau? Ja, dann machen wir kurz einen Take. So. Oder das wird unser erster Talkgast. Komm doch mal rein. Nein, sie ist noch vor der Tür. Ja, keine Ahnung. Ne? Also so, das war so die Geschichte. Man kann die natürlich im Detail auch nochmal, das ist nur die offizielle Geschichte. Ja, ja. Wer die inoffizielle und die wahre Geschichte, die kann man auf unserer Webseite nachlesen. Ja. Wir wollen ja ein paar Klicks kriegen. Auch. Genau, also es gibt noch eine offizielle Geschichte, eine inoffizielle, wahre Geschichte. Ja. Und um unsere Identität ein bisschen hier schützen zu können. Aber Brotkrümel. Ne? Ja, eben, sagen wir jetzt auch nichts weiter. Kommen wir zu der nächsten Leserfrage. Was hatten wir noch? Mir ist aufgefallen, gestern Abend auf Twitter, da habe ich die Rückmeldung bekommen, dass unsere erste Folge ganz nett war. Und dass wir uns so anhören, als würden wir aus dem Ruhrpott kommen. Ja, ist ja quasi. Um die Ecke. Um die Ecke, ne? Also schon ein sehr feines Näschen auf jeden Fall. Also von. Da, wo wir herkommen, da stehen die Pömpel und die Pölter und Ja. Die Döpse laufen nicht gegen. Halt, ganz genau. Da, aber das waren auch wieder Brotkrümel. Ja, das ist wohl in der Tat so ein. In der Tat. Ah, mein neuer Catchphrase halt. Ja, ne? Ja. Finde ich gut. Nicht gut. Ja, und du hast, glaube ich, noch was. Ich habe auch noch ein paar Leserfragen bekommen. Ja, hau raus, lass krachen. Weil, kurz zur Backstory des Ganzen, denn wir haben ja auf unserer schönen Propheten-Seite zwei... Und auf dem Cover eigentlich unser Logo besteht aus zwei South Park-Figuren und dem Logo. Exakt, und ein Hörer von uns hat uns darauf angesprochen, inwiefern wir als Bros denn South Park tiefenspezifisches Wissen hätten. Oh. Weil er der Meinung ist, nur wenn man wirklich South Park intensivst konsumiert hat, kann man überhaupt diese Figuren auch für ein Medienprodukt verwenden. Ja. Und als Test dafür hat er mir, T-Bro, ein paar Fragen mitgegeben für G-Bro, um zu testen, inwiefern wir ein Recht haben, dieses South Park Figuren zu nutzen. Die Putzfrau könnte hier mal reinkommen. Ich habe hier vorhin auf dem Boden mit einem Keks gekrümelt. Ja, ja. Aber jetzt haut die ab, weil die uns hier arbeiten sieht. Also arbeiten. Ja. Und ihr merkt schon da auch eine gewisse... Wir haben ja jetzt auch Feierabend, das ist ja fast Wochenende. Eine gewisse Nervosität ist schon im Raum und so weiter. Ich bin nervös. Weil ich will die von Fragen ablenken. Das ist korrekt. Weil die Fragen nämlich es in sich haben werden, ja, und so weiter. Gibro, bist du Stadtler? Ich bin bereit. Aber ich sag gleich... Ich habe South Park gesehen, aber ich muss improvisieren. Okay. Improvisieren ist aber auch ein wichtiges Thema für uns, deswegen... Ganz oft, also mein ganzes Leben ist improvisiert. Hast du auch die Antworten da stehen? Nein. Das heißt, der Hörer kann sich dementsprechend auch ein eigenes Bild geben und ich werde natürlich auch eine Rückmeldung von unserer Leser. Man kann jetzt auch hier an der Stelle sagen, ihr könnt über Twitter und Facebook natürlich entsprechend kommentieren, ja, und uns die Lösungen dann auch mitteilen. Und die könnten wir ja auch vorlesen dann nächstes Mal. Aber ich gehe davon aus, dass mein Kollege G-Boy in der Lage ist, die Fragen jetzt auch zu beantworten. Nächstes Mal, ich will nochmal ablenken. Okay, alles klar, Ablenkung. Wir haben uns überlegt, jetzt, sofern das machbar ist, jetzt wöchentlich einfach zu senden, weil es einfach mega geil ist und voll viel Spaß macht. Und also zu podcasten. Ja, da schauen wir mal, inwiefern das halt. Und damit wir Content haben, werden wir weniger bloggen und mehr reden. Ja? Also ich finde, nächste Woche ist das auf jeden Fall nochmal machbar. Danach bin ich im Urlaub und dann, ja, stimmt, dann müssen wir vor meinem Urlaub nochmal eine Folge machen. Ansonsten gehen die Hörer ja dann leer aus, ne? Ja, in der Tat. Dann müssen wir nächste Woche, natürlich müssen wir dann nächste Woche dann auch nochmal was vorlegen, ne? Ja, ist wohl wahr. Damit die dann, dann machen wir auch länger, dann machen wir so eine Stunde oder so. Dann können die sich das aufteilen, Teil 1, Teil 2. Oder so. Ja, ich denke mal, das schauen wir. Aber jetzt habe ich genug abgelenkt. Komm. Hast du noch irgendwas im Köcher, irgendeine dritte Ablenkung oder so, oder? Machen wir die Fragen. Okay, dann bitte ich um Gehör und Trommelwirbel. Ja. Wie lang sind die Fragen? Die erste Frage ist relativ kurz. Ja, komm. Und heißt, wie heißt Cartmans Vater? Jetzt im Ernst, Alter? Bestimmt, boah. Also ich würde, nee, weiß nicht. Der hat doch, glaube ich, gar keinen Vater. Also zumindest kommt er nie darin vor. Ah, ich bin mir leider nicht so sicher halt, ne? Vielleicht kennst du die Antwort. Ich kenne die echt nicht. Ich kenne die Antwort nicht. Also da müsste ich wirklich passen. Also da kann ich mir auch nichts aus der Nase. Ich muss leider zugeben, dass ich sowieso ein South Park Amateur bin und ich weiß, ich werde da halt für leiden müssen, weil ich den Hörer, der diese Frage gestellt hat, natürlich auch persönlich kenne und das, ja, der wird ich werde dich leiden, dafür. Ich werde leiden. Der wird dich schlagen dafür. Ja, ich fürchte auch. Aber ich kenne den doch, glaube ich, auch. Ich glaube, ja, aber... Der könnte dich auch schlagen. Aber da müsste er erstmal hier hinkommen. In der Tat, aber das hat er ja eh vor, ne? Er wollte eventuell auch mal Gast hören. Ach so, ja, dann... an dieser Stelle kann man dann sagen, dann kriege ich noch eine reingehauen. Aber... ja, ich vielleicht auch. Cartmans Vater. Cartman heißt Eric, dann heißt... Weiß ich nicht. Also, wenn du passt, dann machen wir halt die nächste Frage weiter. Es gibt ja vielleicht halt irgendwo eine Antwort möglich. Und ja, dann ja, mindert das vielleicht den Aufschlag. Weil ich finde Cartman cool. Ja, er ist fett. Halt. Nazi, er ist fett. kennst du die Folge, wo die World of Warcraft spielen? Ich glaube, die habe ich und, schon mal gesehen. Und dann sitzt er da die ganze Zeit am Daddeln und dann kommt die Mutter runter und dann so, Mom, Schüssel. Und dann hält die Mutter ihm so eine Schüssel unter den Arsch und dann kackt er da in die Schüssel rein und kann weiter zocken. Und genau dann sagt die Mutter so, oh, ich bin so stolz auf meinen Sohn, er ist so groß geworden oder so erwachsen. Und das fand ich äußerst amüsant. Und ich glaube, damals gab es auch das maximale Level, was man bei World of Warcraft damals erreichen konnte, war Level 60. Mhm. Und Cartman war dann Superhero, der hatte als einziger in dieser Welt von World of Warcraft, hatte er Level 61 und konnte alle kaputt machen, weil er ein Level stärker war als alle anderen. Mhm. Aber wie das funktioniert hat, weiß ich nicht. Aber ich habe das mal gehört und gelesen und gesehen. Aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, weil ich die meiste Zeit, als ich das geguckt habe, aus der Disco kam, nachts irgendwann. Oder als ich beim Vorfeiern war oder sowas. Das sind so die Jugendsünden halt, ne? Ja, so ist das halt, ne? Aber es ist schon mal ganz interessant, dass du uns so viel erzählen konntest, weil für den Zuschauer eventuell, der South Park noch nie gesehen hat, jetzt auch so ein kleines Bild gezeichnet wurde, was denn South Park eigentlich so ist. Aber kommen wir zu... Was ist das denn? Eine Sendung und was da so für Inhalte dann drin sind. Ja, ne? Oder eine Cartoon-Sendung. Komm, geh mal weiter. Zweite Frage. Wie viele gibt es denn insgesamt? Sind zwei bis drei, drei bis vier so circa. Ja, weil nämlich die nächste Frage hat unter Umständen eine Folgefrage. Aber es startet so. Hat Kenny eine Superpower? Und wenn ja, wieso und welche? Also Unsterblichkeit ist es schon mal nicht. In gewisser Weise aber schon. Ja, er kommt halt immer wieder. Ja, Auferstehung ist richtig, dann, wenn dann seine Superkraft. Ne? Aber alles andere wüsste ich jetzt nicht. Nee. Und wieso? Ja, weil es wahrscheinlich so ein Running Gag ist oder so, dass er jedes Mal stirbt und alle sagen, die Schweine, die haben Kenny getötet. Und die Schweine sind gar nicht die Leute, die den in der Folge töten, sondern eigentlich die Macher. Das ist so, das ist ein Gag, ne? Genau, das ist so an die Macher, so an die Zeichner oder was auch immer, so ihr Schweine, ihr habt Kenny getötet. Also ich könnte mir vorstellen, dass du mit dieser Antwort sehr nah an der Wahrheit dran bist, wobei ich das halt auch nicht beurteilen kann. Ich bin, wie gesagt, ein Hausmark. Und nur deswegen wird er immer wieder wiedergeboren, weil die dann nicht Schweine sein wollen. Oder vielleicht haben die dann so, denken sich so, oh ja, boah. Jetzt haben wir den getötet. Also wir können uns im Prinzip merken, was auspackt. Aber irgendwie ist das ja auch schon von den Machern so leicht schizophren, sich so eigene Nachrichten so zu machen in dieser Folge und Sendung. So nach dem Motto, ihr Schweine, ihr habt den getötet. Die sprechen zu sich selbst. Wenn du auf der richtigen Spur bist, in der Tat. Das wäre schon gut möglich. Aber das kann ja das piepen wir auch nicht raus. Nein, wir dürfen den Namen sagen. Dürfen wir das echt nicht sagen. Aber wir werden ihn vielleicht demnächst hier in der Sendung haben und dann wird er noch sicherlich ein paar äußerst, Infos äußerst lustig wäre das. Geben können als klarer South Park Fan-Experte. Also, dann nächste Frage. Ja, ich glaube, das müsste schon noch fast hoffentlich die letzte sein. Ja. Mir wurde gesagt, dass das nämlich was Einfaches wäre. Welche Auszeichnung hat Mr. Garrison für seinen Roman erhalten? Ey, jetzt im Ernst? Digga, was ist da los? Nee, kein Plan. Sollte was Einfaches sein, wurde mir gesagt. Also ja, ey. Und eine Plotfrage. Ich habe das nie regelmäßig geguckt und ich kenne nicht alle Folgen. Mhm. Und ich finde, dann darf man wie so ein Mainstream-Opfer das einfach mal geil finden, wie so ein Trittbrettfahrer und einfach sagen, jo, geil. Ja. Okay? So, ich meine, wie viele Leute kennen nur die Hälfte von Big Bang Theory und sagen so, meine Lieblingsserie. Aber das war uns nicht der Fall. Wir kennen Big Bang Theory in auswendig. Ja, aber was South Park angeht, bin ich dann halt wieder so Mainstream. Ja, kann ich verstehen. Ich bin, wie gesagt, auch ein South Park-Amateur. Da gibt es ja auch unzählige Folgen, glaube ich. So wie bei Simpsons. Also, ja, ich fürchte, wir müssen uns dementsprechend schlagen lassen. Aber man muss ja auch sagen... How I Met Your Mother, Two and a Half Men und Big Bang Theory ist so mein persönlicher Bildschirmschoner für den Fernseher. Also da wird abends dann Amazon oder Netflix angeschmissen und dann läuft das Dauerschleife. Also, das muss auch sein. Also für die persönliche Bildung und aber auch für die persönliche Unterhaltung. Ja, oder als ich krank war in der Woche, wo ich unser Ding hier released habe, beziehungsweise ins Netz gestellt habe, den Podcast, da habe ich dann einfach mal, als ich krank war, hier auf Schleife gestellt und dann habe ich so eine ganze Staffel Breaking Bad am Stück durchgezogen. Ja, und danach wollte ich Chemielehrer werden und die Geschichte kennt ihr. Ja, die ist schon bekannt. Halt. Ich studiere ja auf Lehramt und bin auch nächstes Jahr, wenn alles gut läuft, im Referendariat und ich möchte gerne... Das sind ein paar Brotkrumen. Das ist korrekt. Ja. Ja. Ich hatte zwar jetzt auch noch speziellere Fragen, die jetzt weiter von dem Plot weggehen, aber ich finde, du hast dich ganz gut geschlagen und ich schätze mal, ich sag mal 1 aus 3. Also das ist doch schon mal... Schauen wir mal. Das müsste ausreichen, um unsere Figuren weiterhin auf den Propheten. Man muss auch dazu sagen, die Fragen kannte ich nicht und konnte auch nicht die Inhalte ergoogeln. Ja, ja. Ne? Das ist wichtig gewesen halt, ne, für diese kleine Testfrage. Herzlichen Dank an unseren Hörer, der Aufmerksamkeit und das Geschehen rund um die Propheten verfolgt hat und sich da. Ja, wahrscheinlich denkt er sich jetzt so, wenn er South Park so zu seiner Religion auserkoren hat, dann sitzt er jetzt zu Hause am Schreibtisch und denkt so, jede Frage war falsch. Innerlich ist er voll am Kochen und genau jetzt in dem Moment schlägt er mit seinem Kopf gegen die Tastatur oder gegen die Tischkante. Ja, was sehr interessant wäre, aber wir hoffen natürlich auch, dass dadurch seine Motivation gesteigert wird, tatsächlich hier als Gastdozent. Das wäre vielleicht auch das Bro-Battle. Ja. Weil derjenige, der dieses Bro-Battle dann verliert, der Gast oder einer von uns beiden, der wird zur Sister. Ja, und das heißt, wir könnten uns auf dieses South Park Challenge vorbereiten. Weil wenn du zur Sister wirst, dann lässt du dir entweder voll in die Eier treten oder du lässt dich, ne? Aber wir können ja mal gucken, das wäre vielleicht eine schöne Challenge, dass wir uns dann jetzt South Park technisch vorbereiten auf das Battle, was in x Wochen stattfinden wird mit unserem Gastdozenten. Und dann ist das nicht Schlag den Raab, sondern Schlag die Bros. Ja, oder so. Das South Park Battle. Wäre cool. Wär vielleicht eine Überlegung wert. Und die Folge geht dann so ein bis zwei. Na, die ist ohne Ende. So wie bei Stefan Raab. So. Der guckt dann so um Mitternacht auf die Uhr und denkt so, ja boah, also jetzt müsste eigentlich Fluch der Karibik 3 kommen, so wie letzten Samstag. Aber dann denkt er so, ach komm, ziehen wir durch. Und dann 4 Uhr morgens so haben die den Gewinner ermittelt. Ja, ja. Und Wir ziehen das entsprechend auch in die Länge. Aber, wie gesagt, hängt an so einem Gastdozent. Nur wenn der Gastdozent da ist. Das hängt davon ab. Dann wird das stattfinden. Aber wir halten euch auf dem Laufenden. Ne? Mhm. Damit haben wir, glaube ich, auch das Thema Leserfragen jetzt erstmal abgehakt. Aber das können wir in der nächsten Woche dann natürlich auch wieder erweitern. Ja, natürlich. Ich meine, für heute. Vielen Dank für die Kommentare und Nachrichten, die uns über Twitter, Facebook und E-Mail erreicht haben. Und ja. Kommen wir nochmal auf die Wette zurück. Schweinsteiger, da kann ich gleich die Brücke zu Tilschweiger ziehen. Und Voll zwar, Taktum. Wer hat das mitbekommen? Hast du das mitbekommen? Ja, so also, am Rande. Also, ich kann ja erstmal anfangen. Ich kann das so ein bisschen zitieren, kann ich es nicht, aber ich kann es imitieren, vielleicht hoffe ich. Also vor ein paar Wochen macht jetzt so einen auf politisch interessiert und postet da irgendwelche Flüchtlings- Blablabla, sage ich mal. Und dann haben irgendwelche Pegida-Anhänger ihm auf die Facebook-Seite da geschrieben, haben den beleidigt und so ein Kram. Und dann kam irgendwie, da hat er so einen voll primitiven, ich meine, der Typ, der ist jetzt über 40, glaube ich, fast 50. Ja, ne? Das kann durchaus und, sein. Und dann postet er sowas, so, ja, ich meine, verpiss mich von meiner Facebook-Seite, ich weiß nicht, Antis. Und das hat er gepostet. Und daraufhin, keine Ahnung, wahrscheinlich, das wurde ja medial so aufgebaut, dass ein erwachsener Mann wie so ein kleines Kind am Heulen ist, dem man Lutscher klauen würde oder so. Ja, sehr bitter, sehr bitter. Und daraufhin hat ihn der Vizekanzler angerufen, angeblich Sigi Gabriel. Und hat gesagt, ja Mensch, hier, Till, ne? Was ist da los? Was bedrückt dich? Ja, ja. Ja, und dann hat daraufhin Till Schweiger gepostet, wieder so, was hat er da, so, bam, der Vizekanzler hat mich angerufen und hat ihn angehört, was mir nicht so passt hier in Deutschland. Und ja, so ein Kram halt und hat sich da ausgelassen, so von wegen, ja, der Vizekanzler hat angerufen und voll geil und bam und dann, da zweifelt man ja auch irgendwie an seiner Seriosität, würde ich mal sagen. Ja, aber das Wichtigste ist doch im Prinzip, dass halt die SPD einen Till Schweiger durchgemacht hat halt. Ja. Das wäre doch mal eine Schlagzeile. Jetzt hat ja auch Till Schweiger zwei neue Konzepte für Filme, ne? Einmal den Keinohr-Flüchtling und den Zwei-Ohr-Kanzler, Zwei-Ohr-Kanzler. Ja, wobei das erste vielleicht ein bisschen makaber sein könnte. Nein. Kein Ohr-Flüchtling. Ein neues Flüchtlingsdrama mit Till Schweiger. In den Hauptrollen seine Tochter. Ah, ja, das ist so toll. Ja, die ist doch in jedem Film dabei, oder? Ja, die war, glaube ich, bei Kein Ohrhasen, Fünf Ohr Aliens und. In diese Richtung ging das ja. Die war überall am Start. Ja, ne? Ja, und, ja. Und jetzt sitzt er da und sagt so: Ja, jetzt mache ich einen Film, Zwei Ohr Kanzler. Und da wird so ein bisschen rumgemerkelt. Also, ich finde das ist schon immer ganz interessant, wie dann halt so ein Medienhype entsteht über so. Elementar wichtige Dinge wie Til Schweigers private Meinungen. Und dass die teilweise ja schon so wirklich bis in die Politik reichen. Also finde ich beachtenswert auf jeden Fall. Beachtenswert? Ja. Ganz ehrlich, der Typ ist ein Spinner. Das ist so ein Wichtigtour. Der hat null Ahnung und labert irgendeinen Scheiß. Der kann sich meinetwegen damit auseinandersetzen, ne? Soll er auch machen, aber ich weiß nicht. Seine Einstellung dazu kann ja auch gut sein, aber so wie er seine Meinung dazu artikuliert bzw. kundgibt, das weiß nicht. Ja. Ich glaube, Fünftklässler im Politikunterricht kriegen das besser hin als Til Schweiger auf Facebook. Aber es geht dann halt auch ganz oft im Leben halt darum, einfach ein bisschen PR zu machen. Das war natürlich. Das ist ihm gelungen. Erfolgreich. Er hat es bis zu den Propheten geschafft. Ja, also, er hat es ein bisschen geschafft, das ist natürlich auch schon, aber man muss auch dazu sagen, um jetzt die Brücke wieder zu schaffen, Til Schweiger ist jetzt egal, aber er hat es hingeschafft und das heißt schon was, weil der Clip von Sunny Fair hat es auch geschafft. Ja, Nummer 2. Sunny Fair, das ist der Knaller. Also, haben wir den Maus schon gepostet? Ich habe den auf unserer Facebook-Seite gepostet. Wer den noch nicht gesehen hat, zieht in euch rein. Also, was Sunny Fair dort für eine Werbung gemacht hat, das ist so ein bisschen wie Alice im Wunderland. Das Mädchen heißt laut meiner Recherche Amelie. Und Amelie, Alice, da ist schon die Verbindung. Und man sieht da einfach ganz viele intertextuelle Verweise auf Alice im Wunderland. Mhm. Da läuft so ein Mädchen durch so ein Sunny Fair-Klo, Toilette. Und hüpft da voll durch und findet das, oh, das ist aber schön hier und das riecht so gut auf einer Raststättentoilette. Ja, ne? Ja. Also ich war verblüfft. Mhm. Und als sie dann Richtung Toilette stolziert ist und gesagt hat, hier drin passiert Magie, habe ich schon mit dem Schlimmsten gerechnet. In der Tat. Aber ich habe auch direkt so gedacht, so als sie dann da zur Toilette stolziert, dachte ich mir so, und dann sagt, hier drin passiert Magie, dachte ich so, das dachte sich der LKW-Fahrer heute Morgen um 4 Uhr nach seinem Kaffee auch. Ja, Magie. Diese Magie sollte auch Magie bleiben, die sollte man nicht... Aber vielleicht meinte die auch gar nicht Magie, sondern Maggie. Maggie braune Brühe aus der Tüte. Ja. Also das ergibt auf jeden Fall Sinn. da gebe ich dir recht. Was für eine Assoziation. Eine Assoziation. Aber auch da ist es wieder sehr interessant, wie dann wirklich das Unternehmen geschafft hat, bei den Social-Media-Kanälen so abzuräumen halt. Ne? Mit diesem Straßenfeger, möchte ich mal behaupten. Halt, ne? Findest du das ein Straßenfeger? In der Tat. Ich weiß, also ich fand den Clip sowas von abgöttisch scheiße. Ne? Das, scheiße. Ja, fast geht ja auch um Magie. Um Scheißen, in Anführungsstrichen. Ja. Nein, aber die haben mediale Aufmerksamkeit jetzt bekommen und ich finde, das reicht. Also ich meine, aber die Werbung finde ich so super unlogisch, ne? So, da hätte jetzt nur so ein Slogan gefehlt, so wie Kacken wie zu Hause, Kacken wie barfuß oder so. Yeah. So wie hier Barmer, Schuhe wie barfuß. Apropos Werbung, apropos Kacken. es ist ja nun auch so, ich glaube, wir hatten auch letztens noch drüber unterhalten, es gibt doch die Seite... Da wollten wir das gar nicht einbringen heute. Wix.com? Ja, also es gibt... Willst du das erzählen? Erzähl du. Ich glaube, du bist viel mehr drin in deinem ganzen Thema. Also es gibt so einen Website-Baukasten, Wix.com. Und jeder weiß, was das wahrscheinlich in unserer Sprache bedeuten könnte. Wixen. Ja. Kann man so sehen. Mhm. Und diese Firma hat sich so diese Werbestrategie für Deutschland ausgedacht, so nach dem Motto, da haben die dann so ein Video gezeigt. Ihr könnt ja bei YouTube mal eingeben, Wix Werbung. Wix wird geschrieben W-I-X. Und dann kommen halt ganz viele Einblender und so Szenen quasi, so Einstellungen, wo dann immer irgendwelche Leute sitzen und dann sagt der eine so, wenn meine Freundin schläft, gehe ich wixen. Und dann kommt so ein Pärchen und sagt so, wir beide wixen zusammen. Und am Ende kommt so ein Typ so, mach's dir selber, geh wixen, bau dir eine Website. Exakt. So, ja. Ja, aber auch schon da ist wieder die Strategie, möglichst zu polarisieren in den Social-Media-Bereich, ein Gesprächsthema zu eröffnen und auch da hat es funktioniert, wenn ich das richtig beobachte. Ja, das ist so ein digitales Klopapier. Einfach den Abschluss und weg damit. Ne? Ein sehr schönes Also das war so der Scheiß, den man überhaupt... Also jetzt haben wir schon fast 30 Minuten gerissen. In der Tat. Sollen wir noch kurz über die Minions sprechen? Ich war im Kino. Die Minions. Du warst im Kino, ja? Eine Empfehlung von deinerseits? Ich würde sagen, man kann den schauen. Ich glaube, der soll FSK 6 sein. Ja. Also ab 6. Und unter 6 nicht zu gebrochen? Zu gefährlich? Nein, das nicht. Aber ich glaube, selbst für einen 6-Jährigen ist es teilweise sehr schwer zu verstehen, was für Brücken da geschlagen werden zu reellen Ereignissen und sonstig was. Wird auch mit Ironie gearbeitet? Ganz viel. Ah, okay. Also ich glaube, viele Inhalte sind einfach nicht greifbar für Kinder. Aber an sich, so für uns ist das, glaube ich, ganz witzig. So ab 15, 18, Mitte 20. Also unser Alter, 18 circa. Also meine Eltern haben den auch geguckt, die finden den gut. Mhm. Und die sind alt. Ja. Also für Jung und Alt eine empfehlende... Ich will es auch nicht zu weit aufrollen, weil sonst spoilern wir zu viel. Also ja. Man muss auf jeden Fall... Manche Witze versteht man erst, wenn man cool ist. Ich habe gehört, Banana... Banana, ja, das ist so... Das ist ja kein... Das ist so, ich weiß nicht, so Running Gag-mäßig. Da finde ich weniger Witze. Ja, okay. Also du musst dir mal gucken. Da gibt es dann halt so Verweise zur Realität, wo man dann denkt, okay, in dem Zusammenhang ist das jetzt witzig. Okay, also es ist halt aber was für Jung und Alt. Das heißt, auch die ganz Jungen haben vielleicht... Da Spaß dran an der Situationskomik. Ja, ja, ja. Und da gibt es natürlich noch den tiefergehende Ironie und Verweise, intertextuell genau. Und so weiter. Das ist doch, fühlt sich doch sehr spannend ja. an. Ja, ich kann ja einen vielleicht mal erzählen. Mhm. Und zwar, ich weiß gar nicht mehr, welcher Rockstar das war, aber es gab so einen Typen, der hat doch immer nach dem Konzert komplett seine Gitarre zerlegt. Ja, habe ich auch von gehört, und, aber frag mich nicht, wer das jetzt so. Wir hätten es googeln können. Ja. Auf jeden Fall, und dann habe ich das gesehen und da war am Ende dann dieser, ich weiß gar nicht mehr, wer dieser Minion heißt. Und der hat dann am Ende eine Gitarre geschenkt gekriegt, weil er alles gerettet hat und hier und da. Und dann hat er hat dann ein super Solo hingelegt, ein super Konzert quasi gespielt und hat dann direkt die Gitarre zerschlagen. Aber die Art und Weise, wie das war ganz witzig. Mhm. Oder bei einem, die sind in London, die Minions. Und da machen die dann so ein Bild und laufen über die Straße, so wie die Beatles, wo die sich alle in der Hand halten. So. Das ist schon ganz witzig gemacht. Also, ist schon ganz cool. Ja, ich merke schon, die Zeit wird knapp. Wie viel Zeit haben wir rum? 30 Minuten. 30 Minuten, das ist doch ein guter... Knapp zu dem, 30 Minuten. Jetzt kommen wir das zum Finale, Highlight. Ne? Das Finale zum absoluten Highlight. Das Bro-Battle, das Flachwitz-Battle. Also, wir haben wie folgt, jeder hat sich jetzt so knapp 20 bis 15 Witze rausgesucht aus dem Internet. Mhm, wir sind gut vorbereitet. Und die müssen wir uns gegenseitig präsentieren. Ja. Sollten wir nach 10 Witzen einen Gleichstand erzielen, machen wir dann quasi Sudden Death. Also Gleichstand bedeutet, wenn jemand lacht, kriegt derjenige einen Strafpunkt oder der andere einen Punkt, je nachdem, muss man dann gleich mal gucken. Genau. Und wer dann am Ende mehr Punkte gesammelt hat, verliert. Also wenn ich jetzt einen Witz vorlese und du lachst, kriege ich einen Punkt. Ja, genau, kriegst du und den Punkt. Und wer dann am Ende die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Gewonnen, dann in dem Fall, und genau. Und wenn wir einen Gleichstand haben nach 10 Witzen, dann, gibt es einen Sudden Death und... Dann gibt es Sudden Death. Dann schauen wir mal. Einsätze haben wir jetzt noch nicht geredet, wir werden das wahrscheinlich ja. noch... Frauen, Geld, Koks. Ja, eins von den dreien. Also aber Frauen haben wir ja, deswegen ist das ja, egal. Ja. So, möchtest du starten? Soll ich vorlegen oder was meinst du? Meinetwegen kannst du vorlegen. Okay. Dann werde ich starten. Also, das ist aber auch so nur fürs Regelwerk. Sollte ich jetzt lachen, nachdem ich dir meinen Witz gestellt habe? Kriegst du einen Punkt? Nein, zählt das ja nicht. Ja, doch. Wenn du deinen eigenen Witz lachst, ist das ein Minuspunkt. Okay, alles klar. Aber dann habe ich auch voll verloren. Okay, dann, also wenn du die Regeln so machen möchtest. Ja, machen wir. Okay. Ich schreibe mir auch die Punkte hier nebenbei auf. Ja, das ist gut, damit wir auch halt, aber wir werden natürlich mitzählen. Okay. Erster Witz. Treffen sich zwei Bomben im Keller. Scheiße. 1-0 für mich, aber es geht noch weiter. Ja. Sagt der eine... Sollen wir hochgehen? Ja, okay. Weiß nicht, Mann. Ich musste gerade lachen, wie du das erzählt hast. Aber okay. Ja, das ist natürlich dann so schlecht. Aber aber ich bin ja auch noch am Start. Ich habe ja auch noch einen. Ich guck mal, welchen ich jetzt als erstes präsentiere. Okay. Papi, was ist ein Transvestit? Du sollst dich angucken. Keine Ahnung. Frag Mami, der weiß das. Scheiße, ich muss selber lachen. Frag Mami, der weiß das. Ja, du hast 2 Punkte. Sehr schön, 2-0. Finde ich gut. Ja, toll. Ich habe dir vorher gesagt, da bin ich unschlagbar. Aber wir schauen mal. 2-0. Jetzt kommt die zweite Runde. Ja. Tolle Scheiße. Nicht aufgeben, noch ist alles drin. Noch ist alles drin. Treffen sich zwei Unsichtbare. Ja. Ha! Lange nicht mehr gesehen. Okay, der wirkt, aber ich kann nicht. Du konntest dich vergreifen, sehr gut. Okay. Okay. Egal, wie sehr du Jungfrau bist, Ariel ist mehr Jungfrau. Du hast schon wieder gewonnen. Marielles Meerjungfrau. Ja, sehr gut. Ich finde Witze einfach. Aber das war schwierig, das war schwierig. Also ein Grinsen konnte ich mir definitiv nicht verknallen. Oh Gott, ey. Soll ich mal die Regel wegmachen, dass das eigene Lachen Punkt ist? Ich verliere. Ist vielleicht zu einfach für mich halt, ne? Marielles. Aber dann kann ich auch bei meinem eigenen Witzen lachen, das wäre für mich okay. Egal, jetzt sind wir bei 3-0. Okay. Bei wem? Tibor meinst du, ja genau. Piepen. Ich werde das doch nicht piepen. Was ist ein scheiß Klavier? Lass mich erst nochmal das Wasser runterschlucken, ja? Ein Kotflügel. Oh Gott! Sehr gut. Das dürfte dann das 4-0 gewesen sein. Ja, ganz korrekt. Wie war die Stimmung in der DDR? Sie hielt sich in Grenzen. Okay, 4-1. Ja! Um es auch ein bisschen spannend zu machen, Alter. Aber der ist auch nicht schlecht. Ja, das war aber schon ich freue mich jetzt dann auch schon auf meinen nächsten Witz. Ich bin mir eigentlich sicher, dass das zu 1-5 jetzt sind wir erst bei der vierten Runde. Das ist ja hier in Spielfilmlänge. Ja, in der Tat. Mein Lieblingswort. So. Aufgepasst. Ich höre dir zu. Im Blick zu mir. Ja. Könnt ihr mir sagen, warum euer Hund jedes Mal in die Ecke rennt, wenn es an der Tür klingelt? Weil er ein Boxer ist. Du hast auch gelacht. Ja, unentschieden. Unentschieden, okay. Also dann haben wir schon mal jeder einen Punkt. Dann wäre es jetzt aktuell 5 zu 2. Ja. 5-2. Ja, was machen wir denn? Ein Mann kommt zum Fleischer. Ich hätte gerne Stierhoden, sagt der Metzger, ich auch. Ja, der war schlecht, ne? Komm schon, Digga. Ja, ich will ja auch gewinnen halt, ne? Das muss mich. Ja, okay. Dann sind wir bei 5-2. Ja. Und Runde 5 wird eingeläutet. Ja, schade, dass du nicht gelacht hast. Ja. Ich glaube, jetzt muss ich härtere Geschütze auffahren. Ich bin gespannt. Allerdings bin ich ja erstmal dran, ne? Und ich darf jetzt vorlegen. Also, treffen sich zwei Magneten. Fragt der eine, gehst du heute irgendwo hin? Darf der andere, nee, ich weiß noch nicht, was ich anziehen soll. Woher hast du so einen Scheiß, Alter? Sehr gut. Du hast jetzt auch gelacht. 6-2, ja, erst nachdem du gelacht hast. Ja, okay. Ein bisschen Was ist das Gegenteil? Guck mich an. Was ist das Gegenteil von Katalog? Kathi sagte die Wahrheit. Den habe ich gefunden. In meiner Vorbereitung. Ach, konnte mich also schon mental auf den Witz einstellen. Da war ich natürlich glücklich jetzt in der Dann Stelle. Dann haben wir 6-3. Nein, 7-2. Ich habe ja gewonnen. Wieso? Es hat ja jetzt keiner gelacht. Achso, ja, dann bleibt er 6. Ja, dann bleibt er 6. Ja, stimmt. 6-3 waren wir. Gut. Runde 6. Und ich verliere. Für die Leute, die gerade eingeschaltet haben, ich verliere. Ja, was mein Ziel natürlich auch war. Und deswegen habe ich mir also sehr viel Mühe bei der Recherche gegeben. Aber jetzt die wichtige Frage. Was sagt man in Hollywood, wenn morgen frei ist? Ich kenne die Antwort. Morgan Freeman. Richtig. In der aber Land. Der ist alt. Ja, der ist alt, aber alt. Was macht ein Clown im Büro? Faxen. Das ist doch jetzt uncool, oder? Ja, kann ich schon. Vorbereitet. Ich hab den auch noch. Okay, Runde 6 ist unentschieden. 5-6-3 sind wir hier. Mhm. So, notieren wir das mal. So. Aber da sieht man, wie viel Mühe wir uns gegeben haben, ne? Ja, die Recherche, die Recherche. So, das ist halt. Bist du startklar? Ich bin startklar. Gut, denn wie nennt man einen intelligenten Toilettenbenutzer? iPod oder so? iGod? Ein Klugscheißer. Ja, gut. Schade. Der hätte noch zünden müssen. Ja, das ist wohl wahr. Was plündern zurzeit die griechischen Bürger? Ihre Gyros-Konten. Komm schon, komm schon. Ja, okay, der war echt schlecht. Der war zu weit weg halt ein bisschen. Der war, und das war jetzt schon Runde 7 und keiner von uns hat gelacht, ne? Ja, die Witze werden halt ein bisschen knackiger werden. Ich versuch's mal hiermit. Der ist ein bisschen ausgefallener, glaube ich. Wird ein Vampir bei der fastnachtlichen Polizeikontrolle angehalten? Haben Sie etwas getrunken? Fragt der Polizist. Ja, sagt der Vampir. Zwei Radler. Ja, okay, ich habe gerade so ein bisschen geschmunzelt. Ne? Ja, also, aber das reicht noch nicht, finde ich. Das reicht noch nicht. Also man muss schon lachen hören. Ja, in der Tat. Runde 8. Was ist gesund, kräftig und spielt gerne den Beleidigten? Ein Schmollkornbrot. Komm schon, ich sehe, wie du dich zusammenreißt. Jetzt hab ich selber gelacht. Ah, nee, das war okay. Also es war halt wirklich behaart, muss ich sagen. Aber man muss sich also versuchen, ein bisschen zu beherrschen. Halt, ne? 6-3 in Runde 8. Ja. Jetzt haben wir noch zwei Runden. Zwei Runden? Ich habe aber noch so viele. Ich muss mich nur... Ja, komm, dann machen wir vielleicht 12 draus. Ja, wir gucken Schauen wir mal. Vielleicht joppen sich auf welche. Runde 9. Ne? Ja. Wie heißt ein heulendes Kondom? Weingummi. Okay, ja. Ja, ja, schade. Ich finde, deine Mutterwitze wären jetzt auch richtig geil. Ja, in der Tat, ne? Ein Kunde beim Metzger. Einmal was von der groben Dicken, bitte. Der Metzger, tut mir leid, die hat heute Berufsschule. Dein Blick gerade war geil, wie du dich zusammenhörst. Und ich habe selber gedacht. Witzigerweise habe ich den selbst auch recherchiert. Ach so. Und ich glaube, den habe ich auch noch irgendwo. 7-3 für dich. Weil ich gelacht habe, weil ich deinen Blick... Ja, das gehört dazu, die Faxen machen. Ne? So, Punkt 10. Ja, wieso können Skelette so schlecht lügen? Keine Ahnung. Weil sie so leicht zu durchschauen sind. Hättest du ein bisschen besser sagen müssen. Ja, dann wäre ich dabei. Ja, dann hättest du mich abgeholt. Das ist die Warum Kunst darf des ein Elefant kein Fahrrad fahren? Er hat keinen Daumen für die Klingel. Ja, man sieht so ein leichtes Zusammenreißen. Ja, ich muss mir Alter, auch. Du bist echt gut dabei. Will ich kontrollieren, ne? Ja, dann würde ich sagen, 10. Runde, 7-3, du hast gewonnen heute. Wollen wir denn trotzdem Ich hab noch ein paar. Ne? Die können wir jetzt raushauen, aber du hast gewonnen. Hier, Handschlag, ja. Brofist, dies, das. Gracias, Senor. Ja. Okay, dann noch für den einen oder anderen Zuschauer. Was haben wir denn gewettet? Das nächste Mal haben wir... Schickt uns beim Twitter Wettvorschläge, beziehungsweise Vorschläge, um was wir wetten könnten. Oder bei Facebook. Könnt ihr da schreiben. Und das wird dann der Einsatz für das nächste Bro-Battle. Unter Umständen. Wenn mehrere kommen, schauen wir mal, ne? Ja, wir, ja. Aber noch wichtig. Was macht ein Pole auf Eis? Ein Pole? Ja. Oh, den brauche ich unbedingt, den Witz. Komm, hau raus. Einbrechen. Okay, das ist echt gut. Was steht auf dem Herd und ist ganz geheim? Topf Secret. Der ist schon gut. Ab jetzt dürfen wir auch lachen. Okay, ein nettes Wortspiel auf jeden Fall. Du darfst auf jeden Fall jetzt lachen. Okay, echt erlaubt, alles klar. So, was ist ein Einarmiger mit einem Kartenspiel? Keine Ahnung. Mission Impossible. Ja, das ist gut. Was läuft ohne Taschentuch durch den Wald? Rotzkäppchen. Sehr gut. Mit Lachen macht gleich viel mehr Spaß, ne? Ja, ja. Was macht ein schwuler Wurm im Salat? Weiß ich nicht. Er schmeißt alle Schnecken raus. Ja. Was bekommt ein Kannibale, der zu spät kommt? Kalte Schulter. Und geht ein Cowboy zum Friseur, kommt wieder raus, Pony weg. Ja, aber es ist ein Klassiker. Warum gibt es keine Ameisen in der Kirche? Ja, leuchte mich. Weil sie Insekten sind. ja, der ist auch nicht. Und mit dem hätte ich nicht gekauft. Den hätte ich gekriegt. Den kannte ich auch schon, aber der ist super witzig, ja, ne? Richtig klasse. Ja, dann zwei Fische treffen sich im Meer. Fragt der eine den anderen: Kannst du mir bitte deinen Kamm leihen? Antwortet der andere: Nein, du hast Schuppen. Ja. ja, was haben wir denn noch hier? Was macht ein Pirat am Computer? Die Enter-Taste drücken. Ja, der ist bekannt, ne? Ja. Wie nennt man einen Mann, der Geld aus dem Fenster wirft? Keine Ahnung. Einen Scheinwerfer. Ich würde sagen, jetzt jeder nur noch einen und dann machen wir hier... Ich habe noch vier. Vier noch? Ja, ich möchte nicht mehr. Ach aber so. Du kannst sie gerne vorlesen, aber ich gucke noch mal, was ich hier im Angebot habe. Ein paar sind noch ganz, ganz cool. Eine Schülerin malt ein Bild, sagt die Lehrerin: Hässlich! Das Bild ist aber schön. Ich glaube, das wär auch so meins, wenn ich später Lehrer bin. Boah, ist das hässlich, verpiss dich. Ja, finde ich gut halt, ne? Ansonsten fragst du dich halt vielleicht auch, was will ein Frosch in der Molkerei? Quark. Ja. Ja. Oh, den hätte ich bringen müssen. Was macht man mit einem Hund ohne Beine? Man zieht mit ihm um die Häuser. Genau. Ja, den habe ich nie rausgenommen, weil ich dachte, den kennst du auf jeden Fall halt. Ne? Ja. Aber es stehen zwei Spitze stehen im Wald nebeneinander. Sagt der eine, hallo du. Darauf der andere, halt's Maul, Pilze können nicht reden. Komm, Mann, trinkt's aus. Richtig, den gibt's auch. Ne? Hast du noch einen? No, ich weiß gar nicht. Ich finde, manche Witze sind so makaber und die ich jetzt noch habe, die sind nicht nett. Die sind nicht nett. Ich habe auf jeden Fall noch zwei, die ganz gut sind. Obwohl, hier einen noch. Deine Mutter ist so dick, die kann ihre Hose auf der Autobahn bügeln. Ja. Deine Mutterwitze fand ich auch geil. Deine Mutter ist so fett, die kann Leopardpanzer kickstarten. Aber ich wette mit dir, den nächsten, da wirst du lachen müssen. Ja, komm. Und ich reiß mich zusammen. Wohin fliegt ein schwuler Adler? Nee. Zu seinem Horst. Ah, den kenn ich. Oder, okay, warte. Da sagt der eine Schwule zum anderen so, gestern ist mir das Kondom geplatzt. Im Ernst? Und dann kommt so, nein, im Detlef. Ja. Der ist richtig alt. Aber Schwulenwitze finde ich nicht cool. Na, es gibt halt auch Blondinenwitze, es gibt alles halt, ne? Man kann sich über alles. Ja, Blondinen sind ja auch lustig. Ja, kommt doch noch an. Ne? Ich kenne so einen ganz schlechten Witz, ne? Was ist der Unterschied zwischen Hitler und der Sonne? Im Osten geht die Sonne auf und Hitler ging im Osten unter. Stimmt, hab ich ja schon mal gehört. Ja. Und jetzt noch ich habe noch einen, den letzten. Einen noch. Damit können wir halt. Aber guck mal, jetzt sind wir 45 Minuten dabei, jetzt können wir eigentlich auch die Stunde voll machen, oder? Ja, wir können es theoretisch auch rausschneiden und dann halt so weiter. Das ist als Outtakes verpacken. Das sind die Outtakes. Oder wir machen halt ein Special, also ein Bro-Cast und dann ein Special. Flachwitz-Battle, keine Ahnung. Nein, also das wird eine Folge heute. Ja, schau mal. Also das merken die jetzt sowieso, dass es eine Folge ist. Ich glaube, die sind schon alle verzweifelt. Die haben bestimmt schon bei 30 Minuten dann abgeschaltet. Ja, aber vor dem Highlight. So, also das letzte Ding, was ich noch raushauen, dann haben wir das auch für heute, glaube ich, dann wahrscheinlich so geschafft. Haben wir das. Sinn sagt die 0:8. Schicker Gürtel. Ja. Kannst du noch nicht? Zündet nicht. Naja, zündet nicht. Ich musste, glaube ich, auch meine Witze besser erzählen. Ja, du lässt ihren Kindern heute nicht. Ich möchte einen neuen Film. Ja. Ich will einen Film mit meiner Tochter drehen. Bam, der Vizekanzler. Bam, der Vizekanzler. Ja, also wir könnten jetzt auch eigentlich mal Til Schweiger einladen. Ne? Der kommt bestimmt. Ja. Vielleicht kommt er auch gar nicht. Wer weiß. Oh, lass uns überraschen. Alter. Ja, ach, Til Schweiger. Ja, so ein Nein, das habe ich jetzt nicht gesagt. Liebe Kinder, ne? So, kommt da der Piepton? Was haben wir denn? Ich habe heute leider keine Pieptöne dabei. Ich lade das direkt von hier aus gleich hoch. Ah, okay. Aber vielleicht, was haben wir noch irgendwie auf der Liste? Haben wir Platz für spontane Improvisation? Improvisation. Also ja. Visionen habe ich auch ganz viele. Ja, in der Tat, ich auch. Also. Improvisieren kann ich auch. Mhm. Wie habe ich das mit der Website gemacht, zum Beispiel? Ja. Also das war wirklich ein Unterfangen. Ich lag krank im Bett und dachte mir so, boah, eine Woche nicht arbeiten. Und ja, da habe ich mich mit dem Laptop schön eingemummelt und habe dann die ganze Woche über mich da reingefuchst. Ne? Und habe auch gar nicht mehr gemerkt, wie schnell die Zeit vergangen ist. Und dann war ich auch schon wieder gesund. Ja, also haben dich die Propheten quasi geheilt, könnte man sagen. Ne? Ja, nee. Also hätte ich an dich gedacht, wie du im Urlaub bist, wäre ich, apropos Urlaub, wie war's im Urlaub? Ja, richtig gut. Richtig gut? Sehr schön entspannt und... Ja, du bist auch braun geworden. Ja, das ist auch wichtig halt, ne? Können wir den hier spotten, sag ich mal? Ich muss jetzt gerade sagen, dass G-Braun mir gerade den Vogel gezeigt hat. Ich weiß nicht genau, worauf was, ich hinaus will. Was die Hintergründe dabei ja, sind. Ich weiß es auch nicht. Es ist auf in meinem Urlaub, da gab es natürlich auch. Ihr könnt aktuell die Jagd auf Mr. T machen. Soll ich ein Detail über dich preisgeben, wie man dich aktuell finden kann? Also meinst du ein Brotkrümel oder was? Ein Brotkrümel. Ja, aber das ist. Da müssen sie sich ranhalten. Aktuell hat er den Spitznamen Pflasterboy. Ja. Yeah. Pflasterboy. Schlägerei. Ja. Nicht. Mit meinem Friseur. Mit deinem Friseur, klar. Mhm. Ja, und Ja, es war ganz lustig. Also wer ihn findet und ihn mit einem Foto auf unsere Facebook-Seite postet, das wäre auch wieder so interaktiv, ne? Ja, in der Tat. Also es darf aber niemand sein, der uns kennt. Der dürfte dich posten. Ja. Wenn er dich sieht. Ja. Aber ich glaube, so eine weite Hörerschaft haben wir gar nicht. Na, aber unter Umständen ja. Ich glaube nicht. Ist ja schon eine kleine Schnitzeljagd auch irgendwo, ne? Ja. Fahrt los und sucht ihn. Und wenn ihr ihn gefunden habt, verbrennt ihn. Nein, dann können wir gar nicht mehr diese Sendung hier machen. Ja, aber der ist im Moment ziemlich gemein zu mir. Ja. Weil war im Urlaub, Sonne und so. Ne? Ja, ja. Aber das gehört ja auch ein bisschen dazu. Man muss sich auch so als Prophet ja so ein bisschen gegenseitig motivieren. Ja. Ja, ja. Also das ist meine Form der Motivation. Also als du die erste Woche weg warst, habe ich jeden Tag zu Hause irgendwie auf dem Parkplatz einen Regentanz gemacht und habe gehofft, dass es dann da, wo du bist. Ja, so nett sind wir halt zueinander. Es hat nicht funktioniert. Ja, nein, in Wirklichkeit habe ich ihm alles Gute gewünscht. Ich fand es auch ziemlich traurig, weil ich immer zum Mittagessen alleine gehen musste. Ja, ja. Und da wurde ich von unseren reizenden neuen Kolleginnen darüber aufgeklärt, dass man in den Wechseljahren Dauerblutungen hat und sowas. Eine wichtige Notiz. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiges Gesprächsthema beim Mittagessen, wenn man gerade irgendwas mit Tomatensauce isst. Ja. Yeah. Da bleibt einem schon die Hälfte im Hals stecken. Aber ja. Das gehört halt auch mit dazu. Man muss sich ja auch selbst immer wieder herausfordern. Halt. Weißt du noch, als ich dieses Haar im Essen hatte und nicht mehr aufessen wollte? Ja, das war die glücklichste und witzigste Stunde oder Sekunde meines Lebens bisher. Oder wo ich auf meine beige Chino gekleckert habe und dann den ganzen Tag geweint habe, dass auf meiner Chino gekleckert. Boah, das war so ekelhaft, ne? Ich habe mich so aufgeregt, ey. Meine zweitglücklichste Stunde oder Sekunde meines Lebens. Ja. In der Tat. Aber das Haar in der Suppe ist immer noch der... Suppe war es ja gar nicht, war ja die Pudding. Das war nicht im Pudding, das war in irgendeinem Essen-Ding drin. Das war sowas Paniertes, irgendein Veggie-Patty-Scheiß. Ja, dein Gesicht hätte man damals aufnehmen müssen und so weiter. Das war was für die Ewigkeit, definitiv. Ja, ja, ja. Übrigens, was mir eben noch aufgefallen ist, ich habe es ja oft in der Tat gesagt, aber bei dir fehlt noch ein bisschen natürlich. Möchtest du zum Abschluss der Sendung noch öfters einmal die Quote erhöhen? Ja, ich hoffe, wir hatten natürlich hier heute in natürlicher Weise ganz viel Spaß. Ich hatte heute auch ein natürliches, stilles Wasser, um hier was zu trinken. Ja. Und, in der Tat. Natürlich haben wir schon richtig viel Spaß auf die nächste Folge. Und wir hoffen, dass ihr natürlich auch viel Freude daran habt. Dass ihr uns natürlich zuhört. Das ist doch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen, oder? Ja. In der Tat. In der Tat. Aber wir hoffen natürlich, dass ihr auch dann halt nächste Woche oder zwei Wochen, wir schauen mal, wieder bei uns einschaltet. In einer. Digga, danach bin ich im Urlaub. Ja, aber wir wissen ja nicht genau, wann das veröffentlicht wird, unter Umständen. Ne? Wir wollen ja auch nicht, dass ihr traurig seid. Das ist wahr. Nächstes Mal kündigen wir an, dass es eine Woche Pause gibt, wegen meinem Urlaub. Und danach... würde ich sagen, ja, wir machen erstmal eine und dann haben die zwei Wochen wieder Pause. Ja, das ist doch schon mal ein ganz guter Plan. Halt, ne? Aber ich glaube, damit können wir uns dann auch schon... Heute sind die ja auch gut versorgt. Wir sind jetzt fast 50 Minuten dabei und haben jetzt noch ein bisschen Impro gehabt. Das Flachwitz-Battle hat ja so viel Zeit geraubt. Ja, ne? ich hab's gemacht. Der hat schon im Vorfeld gesagt, so, yo, Leute, Digga, die ist das, ne? Mach mal nicht so viele Fragen. Ich habe ihm so per WhatsApp geschrieben, mach mal 15 Fragen, klar. Er so, boah, Spielfilmlänge oder was? Ja. Das hätte man jetzt hier, diesen Podcast hätte man keine Ahnung was, wenn er verfilmt worden wäre, also audiovisuell aufgenommen worden wäre, hätte man den wahrscheinlich zur Primetime auf ProSieben zeigen können. Und Til Schweiger hätte mitgespielt. Ne? Ja, Rolle. Und dann hätte er ganz viele neue Filmideen. kein Ohrküken, Twitter-Ohrhaken, kein Kanzler-Vize. Das ist doch ein schönes Schlusswort für heute, damit wir unsere Hörer nicht überanstrengen. Ja, das stimmt auch wieder. So, tschüss, liebe Hörer, auch von mir, von Tim Schlinger. Bald gibt es einen neuen Tatort mit mir und einen Film mit meiner Tochter. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächste Woche. Und, definitiv. Tschüss und auf Wiedersehen. Ja, dann würde ich sagen, schaltet nächsten Freitag wieder ein. Oder irgendwann danach. Wenn es heißt wieder die Brophy. Dann heißt es Bro-Time. Richtig. Und auf Wiedersehen. Irgendwie finde ich, das war jetzt kein guter Schlussstrich. Machen wir das nochmal. Also, tschüss. Das ist gut. Bis nächste Woche. Und Tschüssikowski. Ne? Ach nee, das war wieder so Ted-mäßig. Kennst du die Folge? wo er sagt so, hier, Babykowski-Doll oder so. Ah ja, tschüss. Nee, warte, komm, den musst du nochmal, oder den bewahren wir uns fürs nächste Mal. Ja, ja. Tschüss, also wer bis hierhin durchgehalten hat, ne, der ist geil drauf. Hut ab, Chapeau. Hut ab. Ja, cheers und cheerio. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bei den Bro-Fete. Ja, von mir auch nochmal, tschüss.